Radio Marabu, weiterhin herb. Nummer 1. Zu Gast im Februar 2012 hier bei mir auf Radio Marabu, Ralf Schmidt. Unter diesem Namen war er Frontmann von Stern Meißen. Als IC veröffentlichte er 2 Soloplatten in der ausklingenden DDR. Heute nennt er sich Falkenberg. Er hatte im vergangenen Jahr einen großen Hit auf Radio Marabu. Demnächst erscheint sein neues Album und er spricht heute in seiner Funktion als Botschafter für das Kinderhospiz Tambach-Dietharz, Mitteldeutschland. Neue Single von Grimes, Oblivion, auf Radio Marabu. Grimes, das ist Synthie-Pop auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, Synthie-Pop auch Traumarchiv, das erste Soloalbum von Falkenberg unter dem Kürzel IC in der nächsten halben Stunde mehr. Jetzt Erasure, 1988 in den britischen Top Ten an Marabu Retro Jam. Shop of Fools. Marabu Retro. Marabu Retro. Baby of the clash. Erasure, Ship of Fools. Wir hatten es ja vorhin mit dem Händedruck als Zahlungsmittel. Jetzt ist es natürlich die Frage, ist es ein feuchter oder ein trockener Händedruck? Ich sehe Christian Wulff jetzt in Sylt stehen vor einem Geldautomaten, mehrere tausend Euro abheben, die er dann bar mit einem trockenen Händedruck überreicht. Nicht bar, hingegen Handwerkerleistungen. Habt ihr schon mal versucht, diese beim Finanzamt einzureichen? Da braucht ihr unbedingt einen Überweisungsbeleg. Damit wollen die Finanzämter versuchen, die Schwarzarbeit einzudämmen. Hey! Jetzt sehe ich sie in der Redaktion alle lachen. Freunde, das war kein Gag. Mit den Überweisungsträgern möchte man versuchen, die Schwarzarbeit einzudämmen. Der Gag kommt jetzt. Ja, was war er noch gleich? Jetzt habe ich ihn vergessen. Ach! Musik aus dem ersten Soloalbum von Falkenberg alias IC, Traumarchiv, gleich hier auf Radio Marabu Europe's Alternative Music zurück, vorher in die 90er Jahre, das sind Kingmaker, 10 Years Asleep. It wouldn't happen in another world, it couldn't have happened to a nicer planet, it would have happened in another world, so don't pretend to care when you don't care. For the late night bus with all of us. Breakfast television is the biggest decision I've made in the last decade. It wouldn't happen in another world. It couldn't have happened to a nicer planet. It wouldn't happen in another world. Just don't pretend to care when you don't care. Graham Gill, and I'm talking to you right now on Radio Marabu. And here's just a special reminder that those of you who haven't heard of my autobiography, now's the time to think about buying one, if you'd like to. The book is called Way Back Home, The Graham Gill Story, and it's out now. Alternative sound keeps going around on Radio Marabu. Marabu, Station der Stars. Hey, this is Pete from Chromeo. Hey, what's up? This is Dave from Chromeo. You're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Noch mehr Stars. Hallo, hier ist Tommy von Zweiraumwohnung und ihr hört Radio Marabu. I am Martin Fry from ABC. You are listening to Radio Marabu. Radio Marabu. Yeah. man and Superman is dead, but there's still bucks to be built out of the rubble where he bled. Take his cape and cut it into squares and sell it long to uncertain people to show them someone cares. Take the kryptonite, bury it in lead. Tell the world, tell the world that doesn't wait. Tell the world that even Superman is dead. Take his bright insignia, take his golden molten shield. Pay eyes for the sight of all the dread that it conceals. Take Metropolis, take his love for Lois Lane, and ask ourselves why the hell thought it ever keep us sane. Take the kryptonite and bury it in lead. And tell the world, tell the world that doesn't wait. Tell the world that even Superman. Even Superman's no more. But can you answer the question? What did we invent it for? Even Superman's expired. Too weak to wrestle with the world that he inspired. Take the kryptonite, bury it in lead. Tell the world, tell the world. Take the kryptonite and bury it in lead. Tell the world. Eine große engagierte Band aus den 80er Jahren ist zurück. Even Superman, das ist die neue Single von Latin Quarter. Mit diesem Instrumental begann 1987 das erste Soloalbum von IC, Traumarchiv. Falkenberg, mein Gast, im Februar 2012, kam 1960 in Halle auf die Welt und sang schon als Kind als Solist im Stadtchor und trat in kleineren Opernrollen am Landestheater auf. Er sang in etlichen lokalen Bands und kam Anfang der 80er Jahre zu Sternmeißen. Hits wie Mein Weg, Eine Nacht machten Sternmeißen schnell zur Begleitgruppe von Ralf Schmidt, der dann als IC, integrierter Schaltkreis, eine Solokarriere startete. Traumarchiv ist schon etwas Besonderes in der Amiga-Geschichte, denn IC durfte fast alles selbst machen. Er schrieb die Songs, die Arrangements, er produzierte auch mit. Das war nicht üblich in der DDR. Von Selbstbestimmtheit bis Selbstüberschätzung reichten die Kritiken. Dennoch eine schöne Platte, Mann im Mond, Wunderland, waren tolle Songs und ein Jahr später kam die Nachfolgeplatte Zigeuner auf Zeit mit dem heute vielleicht noch größten Falkenberg-Hit, IC-Hit, einen, den er heute auch noch auf Konzerten singt, Just Feel Your Heart, gib mir dein Herz. Hi, hier ist Falkenberg, ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Diese Hits spielen wir oft auf unserer kleinen Welle, drum jetzt mal zwei Album-Tracks. Passend zum Winterwetter das vollsynthetische Ketter als Eis und im Anschluss Weit, Weit, ein mehrstimmig aufgenommener Song. IA, nee, Quatsch, IC. Ich hab keine Fragen, wer weiß, was dich noch. Hi, hier ist Falkenberg. Ihr hört Marcel Fischer für Radio Marabu. Ralf Schmidt, IC Falkenberg.